Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Amazon gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Also auf dem deutschen Markt, das ist total krass. Vor 20 Jahren ging Amazon.de an den Start, verkaufte damals erstmal nur Bücher. Heute ist Amazon mit fast 9 Milliarden Umsatz auf der Pole Position der deutschen Online-Händler. Netzreporterin Martina Schulte, angefangen haben die tatsächlich als Buchhändler. Ja, also Amazon war ja einer der Pioniere im Onlinehandel und die haben zunächst wirklich erstmal nur Bücher verkauft. Es gab ein Startangebot von 700.000 deutschen und englischsprachigen Büchern und die wurden von einem einzigen Standort in Regensburg versandt. Das erste verkaufte Buch war übrigens, wie Heise erinnert, das englischsprachige Software-Lehrbuch Mastering Simulink 2. Naja, der erste Mensch, der bei Amazon was bestellt, der hat natürlich sowas bestellt. Ist ja klar, kein Kochbuch oder so. Na klar. Ne? Ja. Der Clou war damals, dass die Bücher kostenlos versandt wurden, auch noch schnell geliefert wurden. Und dann gab es noch ein 30-tägiges Rückgaberecht, das war damals revolutionär. Dabei hat Amazon ganz am Anfang natürlich erstmal unheimlich viel Geld verloren, ne? Weil das kostete dann natürlich, das alles aufzubauen. Entsprechend hämisch waren damals die Kommentare in den deutschen Medien so nach dem Motto, also mit diesem Amazon, die verbrennen ja nur Geld, das wird nie was. Das war aber auch die Zeit, als man tatsächlich noch dachte, das mit dem Internet, das ist jetzt so ein Trend, das geht wieder vorbei. Genau die Zeit war das. Damals waren gerade mal 10% der Deutschen online und man wusste noch nicht, dass Amazon später mal den kompletten stationären Buchhandel pulverisieren würde. Damals hatte Amazon in Deutschland in seiner Regensburger Zentrale auch nur ein paar Dutzend Mitarbeiter. Heute sind es 16.000 Festangestellte an 30 Standorten. 12.000 davon arbeiten unter den bekannten prekären Bedingungen in 30 Logistikzentren. Jeff Bezos, der Eigentümer von Amazon und der mittlerweile reichste Mensch der Welt, ist halt wirklich ein Meister darin, überall irgendwie noch den letzten Cent der Kosten rauszuquetschen. Das geht dann halt eben auch ein bisschen auf Kosten der Mitarbeiter. Und er ist auch ein Meister darin, seinem Imperium immer wieder irgendwelche neuen Märkte einzuverleiben. Ja, Amazon ist mittlerweile ein Riesenmoloch. Ja? Die verkaufen alles. Wir können uns alles dort bestellen. Alles. Ohne ein einziges Mal aufzustehen von der Couch und die Chipstüte wegzulegen. Mittlerweile hat Amazon in Deutschland 300 Millionen Produkte am Start. Außer Büchern gibt es natürlich heute auch On-Demand-Filme und Musik. Es gibt Elektrokram, Mode, Möbel. Du kannst auch Klopapier bei Amazon kaufen oder du kannst dir in Berlin, Hamburg und München sogar Lebensmittel liefern lassen. Und Amazon ist mittlerweile auch dazu übergegangen, eben nicht nur die Produkte anderer zu verkaufen, sondern auch selbst welche zu entwickeln. Denkt man nur an den Riesenerfolg von Alexa, ne, von der Homeblechbüchse Echo. Und man kann also sagen, Amazon ist, wie Heise gerade hier schreibt, längst ein untrennbarer Teil des Alltagslebens vieler Bundesbürger geworden. Zugleich ist man halt mit dem Marketplace, also wo halt quasi für andere Händler verkauft wird, ist man auch noch eine Plattform eben für zahlreiche kleinere Händler. Und selbst wer nicht bei Amazon kauft, nutzt Amazon eben als Produktsuchmaschine, so nach dem Motto, komm, wir gucken mal, was das bei Amazon kostet. Ja, ja, schon öfter gemacht. Nicht nur, was es kostet, sondern was es überhaupt gibt tatsächlich. Und genau. Dann habe ich aber woanders gekauft. Also Amazon ist eigentlich mittlerweile Synonym für Online-Shopping. Kann man so sagen, aber da bleibt eben Jeff Bezos nicht stehen, denn Amazon wäre nicht Amazon, wenn es nicht immer wieder gleich um den nächsten großen Deal gehen würde. Und der nächste große Deal ist natürlich der stationäre Handel. In Deutschland wird ja immer noch 85% des Geschäfts stationär gemacht, also nicht online. Und hier könnte halt vor allen Dingen der Lebensmittelhändler für Amazon interessant sein, wird zumindest spekuliert. In den USA hat Jeff Bezos ja bereits den Ökohändler Whole Foods gekauft. Das wäre ein gutes Testfeld, um zu verstehen, wie Lebensmittelhandel funktioniert. Und möglich wäre zum Beispiel, dass Amazon hier in Deutschland bei Real einsteigt. Metro will ja die Kette nur zu gerne loswerden. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn es keine Kartellämter gäbe, würde Amazon wahrscheinlich den kompletten Welthandel aussaugen. Ich gehe mal ins Amazon-Fachgeschäft ein bisschen einkaufen. Dankeschön, Netzreporterin Martina Schulte. Sie sind überall. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?